Erster Jahwe ist der König. Er ist sehr stark. Er macht die Erde fest. Die Erde wackelt nicht. Zweiter, dein Thron steht schon sehr lange fest. Du bist schon immer da. Dritter, das Wasser macht laute Geräusche, Jahwe. Die Flüsse sind sehr laut. Vierter, das Meer ist laut und stark. Aber Jahwe im Himmel ist viel stärker. Fünfter, deine Worte sind immer wahr. Dein Haus ist heilig. Jahwe bleibt für immer.